übernehmen. So hab ich mir das wirklich nicht vorgestellt. Ich träumte von der Liebe und du vom Geld. Ich glaube an das gute Menschen und ich hoffe, ihr tut das auch. Wer Liebe gibt, ist doch klar, der auch Liebe braucht. Doch du hast da wohl an etwas anderes gedacht und dir das Leben zu einer Ego-Show gemacht. Du hast mir krass das Herz gebrochen, als ich noch kein Star war. Jetzt willst du mich zurück, doch ich sag dir, das ist mir scheißegal. Du hast mich übelst ausgenommen und wie Pinocchio gelogen. Jetzt reise ich auf die Welt und bin ganz oben. Telefon, Terror und das die ganze Nacht. Du denkst, das ist genial, doch ich find's fatal. Hör endlich auf und such dir einen anderen Deppen. Ich werd dir garantiert nichts mehr hinterher schleppen. Werd endlich Mensch, geh in dich und denke nach. Du nagelst dir doch nur die eigenen Nägel in den Sack. Der Nächste kommt und kies dich einfach nieder. Blöde Fotze, Scheiß, Hure, ich zerseg deine Glieder. Du hast mir krass das Herz gebrochen, als ich noch kein Star war. Jetzt willst du mich zurück, doch ich sag dir, das ist mir scheißegal. Du hast mich übelst ausgenommen und wie Pinocchio gelogen. Jetzt reise ich auf die Welt und bin ganz oben. Ich bin ganz oben, ich bin ganz oben, ich bin ganz oben, ich bin ganz oben. Und du bist ganz unten, du bist ganz unten. Ich bin ganz oben und schau auf mich herab. Du hast mir krass das Herz gebrochen, als ich noch